Wir würden anfangen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen im Namen der linken Liste, des Asters und Links im Dialog. Zum Vortrag mit Felix Steiner. Es geht um die rassistischen Anti-Asyl-Proteste und die Strategie der extremen Rechten. Ganz kurz zu Felix, der ist als freier Journalist tätig, unter anderem Redakteur für den Blog Fotokative.org, schreibt auch sonst für den Störungsmelder der Zeit, den man vielleicht kennt. Ja, und sein journalistischer Schwerpunkt ist die extreme Rechte in Deutschland. Und ja, so viel eigentlich von mir. Den Rest überlasse ich dann dir. Okay. Die letzten Jahre gab es eben ganz verstärkt wieder die rassistischen Asylproteste. Das ist auch Thema des Vortrags. Geplant ist ungefähr, kann ich mal schwer sagen, aber dass ich ungefähr eine Stunde rede. Ich bitte euch aber, Verständnisfragen gleich zwischendurch zu stellen. Klar, Diskussionen sind sozusagen während des Vortrags schwierig, aber wenn irgendwelche Nachfragen sind, dann hebt euch die nicht bis zum Ende auf, sondern gleich raus damit. Das Foto ist auch relativ aktuell, was ihr vorne seht. Das stammt vom 7. Juni 2014 und ist eins der Transparente vom neonazistischen Tag der deutschen Zukunft in Dresden. Also auch dort sozusagen beim Kern der Bewegung ist momentan dieses Thema wieder angekommen. Ihr seht vorne kriminelle Ausländer und Scheinasylanten raus. Die Sprechchöre dazu hießen kriminelle Ausländer raus, kurze Pause und alle anderen auch. Wo man sozusagen auch ganz deutlich sieht, die Szene benutzt momentan eine Argumentation in der Öffentlichkeit, die sie natürlich sozusagen nutzt, um ihre eigentlichen Vorstellungen zu verschleiern. Das ist ganz kurz der Überblick zu der Struktur, die ich mir überlegt habe. Geht erstmal einen Rückblick, habe das ja auch geschrieben in der Ankündigung. Man muss ein bisschen zurückblicken in die 80er, 90er Jahre, denn ganz viel von dem, was wir sehen, da sprechen wir nicht zuletzt über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 2012, beruht eben noch auf den 80er, 90er Jahren. Es ist eben auch ganz interessant, diesen Vergleich mal anzustellen, sich anzuschauen, was passierte eigentlich in den 80er, 90ern und wie gestaltet sich dieser Protest, wie gestalten sich diese Proteste heute. Danach werde ich auf diesen Neustart eingehen der Proteste, also das, was wir aktuell sehen, die Strategie der extremen Rechten so im groben Deutschland-Querschnitt beschreiben. Das heißt also, wir haben ja ganz verschiedene Orte von Schneeberg in Sachsen, Hellersdorf in Berlin, Greiz in Thüringen und so weiter, wo diese Sachen aufgetaucht sind. Ich werde da so ein bisschen einen Überblick geben und habe schon gehört, hier wird viel kritische Theorie unterrichtet, deswegen verzeihe man mir diesen linksromantischen vierten Absatz. Wer vom Rassismus redet, darf von der Mitte nicht schweigen, um eben einfach mal deutlich zu machen, dass wenn wir die Kontexte dieser rassistischen Asylproteste, auch wenn sie meinetwegen von der extremen Rechten organisiert werden, uns anschauen, müssen wir uns eben auch den gesellschaftspolitischen Kontext anschauen. Dann gibt es ein Fazit, was ich als nicht vollständig erachte, sondern eben auch durchaus als Diskussionspunkte des Vergleichs ansehe, wo wir eventuell eine Diskussion anschließen können. Der Rückblick in die 80er, 90er Jahre zeigt eben sehr schnell, dass man ein ähnliches Vorgehen haben oder einen ähnlichen Ablauf, wie man es auch heute antrifft. Denn vor allen Dingen ist ausschlaggebend, dass ab Mitte der 80er Jahre die Zahlen von Asylanträgen in Deutschland wieder angestiegen sind. Der Höhepunkt ist Anfang der 90er Jahre. Das kann man hier ganz gut sehen. Kann man einfach schauen, also ab 1986, 87 geht es dann steil nach oben, bis eben 1992, 93 auf etwas über 400.000 Anträge. Das heißt aber trotzdem, diese Zahl noch relativ gering war im Vergleich zu dem, was Anfang der 90er Jahre an Asylanträgen gestellt wurde, beginnt diese Diskussion in den 80er Jahren. Das wird mir manchmal zu viel verengt auf diese Ausschreitungen und den sogenannten Asylkompromiss von 93. Das heißt, eigentlich sind die Wurzeln der Diskussion, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre. Damit hat sich in Deutschland auch eine Diskussion verlagert, die eigentlich vorher vor allen Dingen Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter betraf und sich auf den Nachzug auch derer Familien bezog. Und das entwickelt sich dann in den 80er Jahren immer mehr hin zu einer Diskussion rund um das Thema Asyl. Natürlich in einem völlig konfusen, in einer völlig konfusen Diskussion, die hier natürlich nicht genau trennte, was sind Asylbewerber, was sind Flüchtlinge und so weiter, sondern man hat dann eben eine sehr emotional geführte, konfuse Diskussion, die natürlich mit absolut üblen rassistischen Untertönen, manchmal nicht nur Untertöne, vermischt war. Die Debatte hat dabei auch in keiner Form die Realität abgebildet. Das heißt, es gab zum Beispiel, da muss man mal lobend etwas zu deutschen Medien sagen, in der Wirtschaftswoche einige Sachen, die diese Zahlen mal sehr genau im Faktencheck auseinandergenommen haben in den 80er, 90er Jahren, gesagt haben, man kann rational überhaupt nicht nachvollziehen, warum diese Debatte in den 80er, 90er Jahren so hochgekocht ist, weil die Zahlen das eigentlich gar nicht hergegeben haben. Dennoch ist das die bestimmende Debatte aus den 80er Jahren hinaus, die die 90er Jahre prägt und sozusagen dann auch sehr schnell festzustellen ist, dass das eben wenig mit Realität zu tun hat, diese Debatten. Ja? Also sie laufen fast fern von der eigentlichen Entwicklung. Man muss sich vorstellen, es gab Mitte der 80er Jahre ein internes CDU-Papier, also wo man auch mal sieht, was sozusagen da an Vorstellungen vorhanden war, ein internes CDU-Papier, was kursierte, das prognostizierte 50 Millionen Asylanträge. 50 Millionen. Das war ja sozusagen nicht mal nur fern von dem, was da wirklich kam, sondern wirklich absolut eine Panikmache, eine Hetze, wenn man eben davon ausging, das kam natürlich auch in die Öffentlichkeit, dass man 50 Millionen Asylanträge in Deutschland zu erwarten hätte. Und da kann man immer CSU-Politiker zitieren, das kommt immer gut bei so einem Thema, später kommt noch mehr dazu. Strauß, in dieser Debatte eben wieder mal ganz vorne dabei, sagte dann 1985, es strömen die Tamilen zu Tausenden herein und wenn sich die Situation in Neukaledonien zuspitzt, dann werden wir bald die Kanaken im Land haben. 1985. Ich habe eine ganze Reihe an Zitaten, möchte auch mal sozusagen darauf hinweisen, sich die ein bisschen zu merken, weil wir müssen mal vergleichen, was heute an Zitaten möglich ist und wo sozusagen Zitate, die damals so von der bürgerlichen Mitte auch gekommen sind, wo die heute noch anzutreffen sind. Ja? Wenn wir über diesen Vergleich sprechen, der 90er Jahre, 80er, 90er Jahre und der heutigen Situation. Das heißt also, auch in den Volksparteien, CSU, wie auch immer, zumindest in Bayern, gab es damals natürlich diese Töne und es war kein Einzelfall. Ich kann natürlich sozusagen nicht aus jeder Partei zitieren, aber man könnte sich im Prinzip mit diesen Zitaten aus fast jeder Partei hier recht umfangreich bedienen. 1986 finden verschiedene Landtagswahlen statt und dort wird das Thema Asyl das erste Mal auch Wahlkampfthema. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle, eben auch dann in der weiteren Prägung der Öffentlichkeit durch auch Wahlkämpfe und das Ganze setzt sich fort in der Bundestagswahl 1987, wo das Thema eben auch auf der Agenda steht. Und die Folgen kann man eben nicht erst in den 90er Jahren sehen, sondern sieht man dann schon Mitte, Ende der 80er Jahre, in dem zum Beispiel 1986, wir können heute natürlich nur die Zahlen nennen, die damals öffentlich oder die damals durch die Polizei erfasst wurden. Damals gab es dann 1986 bereits 60 registrierte rassistische Übergriffe. 2013 waren es auch um die 60. Ja? Verständnisfrage mit registrierte Vorfälle bleibt natürlich die Dunkelziffer an. Deswegen sage ich das dazu. Ja, deswegen sage ich das dazu. Ich kann heute nur das erwähnen, was sozusagen von den Polizeibehörden aus den Quellen damals ist. Wir müssen immer davon ausgehen, dass die Dunkelziffer höher ist. Aber man kann sich ja, sagen wir mal, und ich nenne ja nachher noch andere Zahlen, aber zumindest schon mal daran orientieren. Also man kann einen Anstieg feststellen und so weiter. Aber das ist nur das, was wir heute laut Polizeistatistik sozusagen haben. Das heißt also, da ging es dann schon los, 86, 87, mit Angriffen auf Menschen, auf Asylunterkünfte und so weiter und so weiter. Diese Prognosen, ich sprach eben davon, 50 Millionen CDU bereits in den 80er Jahren. Das Ganze ist dann ähnlich unrealistisch, aber etwas nach unten korrigiert worden. Ende des Jahres 1990 existierte dann die Prognose von 10 Millionen. Das wurde auch in renommierten Zeitungen wie der Zeit veröffentlicht. Das heißt, auch das, wenn wir uns dann mal die Höchstzahl anschauen mit etwas über 400.000, ist so weit weg von der Realität gewesen, diese Prognosen, dass das natürlich vor allen Dingen zu einem geführt hat, zu einer absoluten Panik. Ja? Da waren dann irgendwie die Zahlen wirklich bei 100, 200.000 und man prognostizierte jetzt auf einmal 10 Millionen. Das ist sozusagen auch dann wie mit Prognosen Politik gemacht wurde in der Öffentlichkeit. Das heizte natürlich die Stimmung insgesamt auch an. Und der Ton verschärfte sich vor allen Dingen mit der Bundestagswahl 1990, denn hier versuchte die CDU vor allen Dingen Druck auszuüben auf die SPD, denn die wackelte noch so ein bisschen bei der Frage, könne man denn jetzt gemeinsam das Grundgesetz ändern oder nicht. Und deswegen hat vor allen Dingen die CDU dann Anfang der 90er Jahre massiv versucht, Druck auszuüben auf die SPD. Und tatsächlich ist es nicht so, das mag man vielleicht anders denken, von 1991 bis 1993 ist das bestimmende Thema in Deutschland nicht die deutsche Wiedervereinigung, sondern es ist das Thema Asyl. Das ist das bestimmende Thema in den Medien. Sozusagen, wenn man sich dann damals die Medienerhebungen anschaut, ist es Asyl. Man mag das sozusagen verkennen, aber es ist damals genau dieses Thema gewesen. Ganz wichtig, neben der Politik, weil ich jetzt Strauß zitiert habe, sozusagen ein bisschen mit so einer Stellvertreterfunktion, sind natürlich die Medien. Die Medien haben neben der Politik eine ganz entscheidende, einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie in der Öffentlichkeit dieses Thema natürlich debattiert wird, sozusagen in welche Richtung diese ganze Diskussion geht. Und hier muss man ganz klar sagen, haben die Medien, und das ist auch sozusagen, denke ich, hinreichend diskutiert worden, eine ganze Mitschuld an der Eskalation dieser Situation Anfang der 90er Jahre. Und hier kann man sozusagen, wenn man sich die Mainstream-Medien anguckt, kaum jemanden freisprechen. Wir fangen hier an bei der Bild-Zeitung, das dürfte jetzt hier kaum jemanden von euch noch groß überraschen, wenn ich die benenne. Weiter geht es über die Welt, sehr entscheidend. Und wir enden dann auch beim Spiegel, ja, mit den ja, sehr berühmten, ich zeige die gleich nochmal, im negativsten Sinne sehr berühmten Covern, die dann damals im Umlauf waren. Und im Zentrum stand immer ganz klar die These, denn das haben wir auch heute, das haben wir heute in der Argumentation der extremen Rechten, wenn von diesen ganzen Asylanträgen 90% abgelehnt werden, dann muss ja der Rest Schwindler sein. Ja? Das ist sozusagen ganz massiv die Tendenz, in der das damals auch diskutiert wurde. Und darüber hinaus eben dann weitergehen, das sind ja alles Betrüger, die wollen hier in Deutschland die Sozialleistungen abgreifen. Das sind immer wieder die Tendenzen, die damals auftauchen, die wir heute auch haben, aber eben nicht mehr in diesem Spektrum. Und wenn wir uns dann mal ein paar Zitate anschauen, das sage ich dann auch als Journalist ganz gerne oder schau mal auf die Medien, dann schreibt beispielsweise Ulrich Reitz im Juli 1990 in der Welt, SPD und FDP wollten, Zitat, das in diesen Punkten überholte Grundgesetz zum Fetisch stempeln. Bei mehr als 90% Schwindlern kann sich das zur existenziellen Bedrohung unseres Sozialwesens auswachsen. Das ist ein kurzes Zitat aus der Welt, wo man gleich anschlusslos sozusagen weitermachen kann mit der Bild-Zeitung, die darf man in dem Kontext nicht vergessen. Die Bild-Zeitung in Hamburg hatte eine ganze Serie. Die haben im November 1990 eine ganze Serie gebracht mit dem Titel Asylanten in Hamburg, wohin? Und dort heißt es dann unter anderem auch, Zitat, mit orientalischer Leidenschaft breiten Ausländer weitschweifige Lügenmärchen von angeblicher Verfolgung aus. Wer sich darüber empört, wird schnell als Rassist und Faschist abgestempelt und schweigt künftig. Deswegen habe ich gesagt, wir reden hier auch von einer Zeit, in der wir nicht mehr unbedingt von rassistischen Untertönen reden müssen, wenn wir uns diese Zitate anschauen. Da hat man den blanken Rassismus in der breiten Medienlandschaft. Das Ganze spitzte sich weiter zu Anfang der 90er Jahre, als man dann begann, Asylbewerber, die eigentlich in den alten Bundesländern untergebracht waren, auf die neuen Bundesländer zu verteilen. Das sozusagen genau in dieser Phase, die sozusagen schon hoch aufgeladen war, seit einem halben Jahrzehnt sozusagen diese Debatte führte, wurden nun Menschen, die eigentlich Asyl in der BRD oder dann in den alten Bundesländern beantragt hatten, im ehemaligen Osten untergebracht. Und da kommt es eben dann immer mehr zu Spannungen und man merkt dann im Jahr 1990, dass das Ganze sich immer weiter zuspitzt. Und auch die gewalttätigen Übergriffe, die Straftaten, die Einschläge in diesem Punkt nehmen immer weiter zu. Und dann geht es in den Medien, hier wieder die Bild-Zeitung, sogar so weit, dass man Verständnis für die Täter, die gewalttätige Übergriffe begehen, dass man da Verständnis äußert. Und da heißt es dann in der Bild-Zeitung vom 30. Juni 1991, kurz vor Hoyerswerda, ja, wichtig, die Deutschen sind weder ausländerfeindlich, noch sind sie Rechtsextremisten. Aber wenn der ungehemmte Zustrom von Asylanten weiter wächst, wird auch die Gewalt gegen sie zunehmen. Sind unsere Politiker unfähig, das zu begreifen? Zitat, was natürlich hier drin steckt, ist ganz klar schon das Verständnis dafür, dass ja sozusagen diese Gewalt provoziert würde durch diese hohe Anzahl an Menschen, die Asyl in Deutschland beantragt haben. Das heißt also, schon vor den dann bekannteren Ausschreitungen, Hoyerswerda sprechen, müssen wir ganz klar nennen als Fanal, beginnt hier eine Rechtfertigung, dass diese Gewalt ja im Prinzip zu verstehen sei, was dann die Bild-Zeitung hier vorträgt. Es folgt dann im Herbst 1991 die ersten großen Anschläge in Hoyerswerda. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, weil hier klar wurde, dass man mit Gewalt, die hier von der Bild-Zeitung schon gerechtfertigt wird, sein Ziel erreicht. Schauen wir uns die alten Aufnahmen an. Ich habe noch eine ganze Menge Videos mitgebracht. Irgendwo musste ich dann auch einen Schlussstrich setzen. Die Äußerungen, nachdem die Menschen aus dem Heim in Hoyerswerda abtransportiert wurden, sind von den protestierenden Rassisten und Rassistinnen vor Ort. Jetzt sehen wir ja, man kann hier protestieren, man kann demonstrieren, wie man will, aber wenn man mit Gewalt kommt, dann funktioniert das. Das war ein Zeichen, was sozusagen die Szene und auch dem Bürgermob motiviert hat, denn man hat gesehen, wenn wir hier nur demonstrieren, passiert gar nichts. Fangen wir an, Molotow-Cocktails auf das Haus zu werfen, dann sind die Ausländer, dass es aufgenommen wird, Zitat, dann sind die Ausländer sozusagen zwei Tage später weg. Indem der Staat dort kapitulierte vor dem rassistischen Mob, hat er ihnen im Prinzip das Erfolgserlebnis serviert. Und das äußern, schaut euch nochmal die Videos an, gerade die nach Hoyerswerda, das äußern die Rassistinnen und Rassisten vor Ort auch genau so. Und was passiert dann immer nach so großen Ausschreitungen, das hat man nach Hoyerswerda gesehen, dann gab es einen extremen Anstieg solcher, solcher Übergriffe. Ja? Eben aus der Motivation heraus, das hat gefunktioniert. Und um nochmal den Spiegel dann nicht ganz außen vor zu lassen, eine schöne Sammlung, möchte auf zweimal kurz eingehen. Das zweite, ich habe das leider nicht ganz korrekt geordnet, das zweite von rechts, Europa macht dicht. Das ist von 2002. Und eins fand ich ganz spannend, das habe ich neulich im Museum erst entdeckt und dann nochmal kurz abfotografiert, das ganz linke. Hier meine Ahnung, kann man das erkennen? Nicht so, ja. Gefahr für den Wohlstand, super interessant ist das. Also ihr seht alle links, rechts, Entschuldigung, alle rechts sind zum Thema Asyl und links 1990, das meint die Massenzuwanderung aus der ehemaligen DDR. Ich habe das entdeckt in einem ehemaligen Stasi-Museum und bin da irgendwas zwischen Erheiterung und Überraschung. Das heißt also, bevor das Thema Asyl dann da nochmal hochkocht, da haben sozusagen die damals die Westdeutschen erstmal Angst, dass ihnen die 17 Millionen Ossis ihren Wohlstand klauen. Zumindest wenn wir jetzt mal diesem Spiegelcover folgen. Und dann kommt das Thema Asyl. Ja? Also dieses, die nehmen uns den Wohlstand weg, ist sozusagen ganz dominierend in dieser Zeit. In den 80er Jahren auch sozusagen in einer Wirtschaftskrise natürlich. Und dann dieser Umbruch 1989-90 hat sozusagen da ganz offensichtlich zu einer ganz enormen Angst geführt, dass einem jetzt irgendwas weggenommen werden würde. Erst von den buckligen Verwandten, ich zitiere mal Volker Pispers an der Zeit, aus der DDR und dann eben von Asylbewerbern aus der ganzen Welt. Und die Folgen hat man dann sehr gut gesehen. Das sind die Straftatenstatistiken mit rassistischen Straftaten der 90er Jahre. Heribert Brandl schrieb damals in der Süddeutschen Zeitung, wir haben Tage, an denen finden pro Tag 78 Straftaten mit rassistischem Hintergrund statt. Pro Tag. Und dann seht ihr ja die Zahlen, der Hochpunkt ist dann hier 1993 mit über 6.500 rassistischen Straftaten. Das ist sozusagen dann die Hochphase. Und danach gehen die, sieht man deutlich runter. Ja? Was genau wird jetzt als rassistische Straftat? Das ist sozusagen alles im Zusammenhang Übergriffe auf Asylbewerberheime, auf Menschen. Da sind aber auch Propagandadelikte dabei, also Hitlergrüße und so weiter. Also sozusagen aber alles, was in diese Richtung sozusagen zusammengefasst werden kann. Dennoch ne, mit 6.000, über 6.700 eine enorme Zahl. Und das geht ja dann deutlich zurück. Denn dann wird im Mai 1993 der sogenannte Asylkompromiss beschlossen. Drei Tage später brennt in Solingen das Haus der Familie Gentsch. Das muss man an der Stelle auch mal deutlich machen. Das sind halt ja sozusagen die Gewalttaten, die Brandstiftungen haben ja nicht nur Asylbewerberheime getroffen. Ja? In Solingen beispielsweise sterben zig Menschen, türkische Familien, die in der zweiten Generation in Deutschland waren. Denn das ist genau das, was ich gemeint habe vorhin mit einer diffusen Diskussion. Asylbewerber oder damals Asylant, das ist einfach damals nur ein anderes Wort für Ausländer gewesen. Es ging um die Ausländer. Da war völlig egal, ob das Sinti und Roma waren, ob das Asylbewerber waren oder ob das Türken waren. Das war für den rassistischen Mob damals relativ egal. Oder ob das, mal ein anderes Beispiel zu nennen, ob das vietnamesische Vertragsarbeiter in der DDR waren. Das war die Ausländer. Ja? Denn eine Differenzierung, ich denke, das ist auch jetzt keine große Überraschung, fand damals natürlich in keiner Weise statt. Genau, so viel zu den 90er Jahren, zu der Debatte der 90er Jahre. Ich habe dann zum Abschluss nochmal ein Zeitdokument, wenn man so möchte, und zwar die Tagesschau vom 24. August 1992. Der 24. August 92 ist der zweite Tag, an dem der rassistische Mob in Rostock-Lichtenhagen randaliert hat. Und ich habe den Ausschnitt mitgebracht mit dem Beitrag der Tagesschau von diesem 24. August, wo Innenminister Seitas den Rostock-Lichtenhagen besucht und noch sein Statement abgibt. Und ich finde, diesen Ausschnitt kann man unter zwei Aspekten betrachten. Erstens die Reaktion und die genaue Formulierung des Innenministers. Und zweitens, wie berichtet eigentlich damals die Tagesschau über diese Ausschreitung? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu lang. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den schweren Krawallen von Rostock wird jetzt in allen Parteien darüber nachgedacht, wie der Ausländerfeindlichkeit wirksamer begegnet werden kann. Dabei geht es auch um eine Änderung des Asylartikels im Grundgesetz. Bundesinnenminister Seiters erwartete vor Ort Hintergründe der Krawalle. Nur mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften war es der Polizei in Rostock am frühen Morgen gelungen, die nächtlichen gewalttätigen Ausschreitungen zu beenden. Mehrere hundert Rechtsextreme aus ganz Norddeutschland hatten sich wieder stundenlange Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die Aufregung und Angst der letzten beiden Nächte liegen Ihnen noch im Gesicht geschrieben. Nach den Krisensitzungen heute Morgen steht fest, unter Begleitschutz soll bis zur Stunde das zentrale Sammellager in Rostock-Lichtenhagen komplett geräumt sein. So die Aussagen des dortigen Wachpersonals. Die rund 200 Asylbewerber werden auf andere Lager in den Kreisen Neustrelitz, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Bad Doberan aufgeteilt werden. Aufräumarbeiten heute Morgen. Die Spuren der Straßenschlachten der vergangenen beiden Nächte werden beseitigt. Rund 10 Kubikmeter Pflaster und Schottersteine sind es, die als Wurfgeschosse dienten. Eine ursprünglich friedliche Demonstration der Einwohner gegen die seit langer Zeit unzumutbaren Zustände im Stadtteil Lichtenhagen eskalierte. Sonntagnacht versuchten erneut mehrere hundert Extremisten das Heim zu stürmen. Die Polizei, die Verstärkung aus Hamburg, Schleswig-Holstein, den Bundesgrenzschutz erhielt, hatte die Randale unter Kontrolle. Bei diesem Einsatz wurden 35 Polizisten verletzt, einer davon schwer. Ja, meine Damen und Herren, dies ist ja sicherlich nach übereinstimmender Einschätzung ein Vorgang, der das deutsche Ansehen in der Welt schädigt und der auch geeignet ist, das Bild vom ausländerfreundlichen Deutschland zu trüben und zu beschädigen, das wir ja auf jeden Fall erhalten wollen. Das war der Bericht der Tagesschau. Ich möchte ihn nicht auseinandernehmen. Ich glaube, man könnte ein halbes Uniseminar, also eine Sitzung zumindest, damit füllen, sich einfach nur mal diesen Beitrag genau anzuschauen. Ja? Man, es wird ein angebranntes Asylbewerberheim gezeigt und sozusagen der Kommentar ist, das sind die Zeichen der letzten Straßenschlachten. Das Wort Rassismus kommt dort nicht vor. Es wird ständig von Straßenschlachten mit der Polizei gesprochen, dass das Heim abgefackelt werden sollte von den rassistischen, vom rassistischen Mob vor Ort, kommt überhaupt nicht vor. Und auch, dass die Polizei das unter Kontrolle hatte. Ich möchte an der Stelle mal sozusagen auch einen Fakt erwähnen. Rostock-Lichtenhagen, es gibt dort Festnahmen in Rostock-Lichtenhagen. 60 Antifas. Von den 80 festgenommenen Leuten waren 60 Antifaschistinnen und Antifaschisten, die es geschafft haben, eine Zeit lang die Rassisten von dem Heim weg zu befördern. Und die sind dann alle festgenommen worden. Also von den 80 Festnahmen waren über 60 Antifaschisten und Antifaschistinnen. Deswegen zeigt der Beitrag auch mit Seiters Ausführungen sehr gut, in welche Richtung das Ganze geht. Seiters macht sich in erster Sorgen darum, dass das ausländerfreundliche Deutschland international Schaden nehmen könnte. Und das sozusagen als die zentrale Aussage am Tag nach diesen Ausschreitungen. Ich könnte sozusagen noch lange, lange diskutieren über diesen Bereich, aber es ist ja nur sozusagen die Einleitung zum Vortrag. Der Neustart, ich habe ich das genannt, der Proteste. Das heißt, wir machen jetzt den großen Sprung in die letzten 2-3 Jahre. Und hier fängt man wieder an und guckt sich mal die Zahlen an. Das ist die Quelle, ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Grün ist die Gesamtzahl, nur weil ich das oben abgeschnitten habe. Mitte ist Erstantrag, ganz rechts Folgeantrag. Ja? Wir sehen also, die Tiefzahlen waren erreicht 2008 und seitdem gab es dann wieder einen langsamen Anstieg bis hin auf 2013 127.000 Anträge in Deutschland. Das heißt, es ist immer noch wahnsinnig weit entfernt von dem in den 90er Jahren und Zahlen, die völlig zu bewältigen sind, ja? Wenn man sich das anschaut. Und jetzt der Stand dieser Statistik ist Mai 2014, also aus dem vorletzten Monat, Juni, hat das Bundesamt, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Da sieht man, dass sozusagen die Zahlen weiterhin ansteigen. Aber dennoch sozusagen jenseits von irgendwelchen unhaltbaren Zuständen werden oder ähnlichem, selbst wenn. Und wieder sehen wir, mit den ansteigenden Zahlen beginnt genau mit diesen Jahren, beginnt wieder diese Diskussion hochzukochen. Nicht im Vergleich, aber sozusagen es sei genannt. Im März 2011 ist der erste Aufreger in den Medien zu sehen, als Horst Seehofer, Man sieht also hier schon einige Parallelen. Ich zitiere 1985 Strauß und bin jetzt bei Horst Seehofer. Geschichte wiederholt sich nicht, aber oder nur als Farce, genau. Wir sehen also, hier eignet sich wieder die CSU, und das ist ein relativ berühmtes Zitat, was in den Medien für relativ viel Widerhall gesorgt hat. Aber kritischen an der Stelle möchte ich das gleich vorweg sagen. Ja, das ist ein Zusammenschnitt von NTV, die haben live übertragen, wie immer, oder N24, und das ist der Zusammenschnitt davon. Ja. Also nichts, was ich jetzt sozusagen heute hier habe, ist nicht öffentlich immer noch völlig zugänglich. Genau, der Satz, wir werden in Berlin mit der in der Koalition bis zur letzten Patrone kämpfen, das war der Satz, der damals das Aufsehen erregte. Nein, Seehofer sagt nicht, er würde auf Asylbewerber schießen, aber er bringt die Waffenmetaphorik rein sozusagen in der Verteidigung von Zuwanderung. Ja? Das war sozusagen das Zitat, und man muss ganz klar sagen, die Medien sind aufgesprungen, haben sofort das Thema skandalisiert. Es gab hier keinen Applaus für Seehofer, sondern man hat das sofort problematisiert, was Seehofer hier am Aschermittwoch von sich gegeben hat. Für mich, und deswegen habe ich das auch nochmal in den Ankündigungstext gebracht, ist ganz entscheidend das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli 2012, denn auch das hat in Medien für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Leistungen, die Asylbewerberinnen und Asylbewerber bekommen seit den 80er, 90er Jahren, überhaupt nicht dem Grundgesetz entsprechen. Und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, sich mal genauer, ich zitiere heute nur aus der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes, das Urteil hat 25 Seiten mit sehr, sehr vielen Paragraphen. Aber ich finde es sehr wichtig, um das Verständnis der 90er Jahre auch zu haben, sich mal das Urteil und die Begründungen des Bundesverfassungsgerichtes für sein Urteil von 2012 anzuschauen. Dort heißt es dann: Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat entschieden, dass die Regelungen zu den Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums unvereinbar sind. Die Höhe dieser Geldleistungen ist evident unzureichend, weil sie seit 1993 trotz erheblicher Preissteigerungen in Deutschland nicht verändert worden ist. Wir reden von ein Drittel Preissteigerungen seitdem. Zudem ist die Höhe der Geldleistung weder nachvollziehbar berechnet worden, noch ist eine realitätsgerechte, am Bedarf orientierte, insofern aktuell existenzsichernde Berechnung ersichtlich. Also man muss sich dieses Zitat auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab den Mechanismus der Anpassung dieser Leistungen, der ist nur seit 1993 nicht in Kraft getreten, weil das keiner sozusagen angeleitet hat. Das heißt also, es gab dann, wie es weiter heißt hier, ganz klar, völlig nicht nachvollziehbare Berechnungsgrundlagen. Man hat denen irgendwelchen Geldsätze festgelegt, aber die entbehren jeder Grundlage. Das Bundesverfassungsgericht konnte überhaupt nicht nachvollziehen, auf welcher Grundlage diese Berechnungen passiert sind. Und eben ganz klar, es geht nicht, weil ein menschenwürdiges Existenzminimum damit nicht gewährleistet ist. Was das meint, ist nochmal interessant. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums umfasst sowohl die physische Existenz des Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Dies sind einheitlich zu sichernde Bedarfe. Und das Bundesverfassungsgericht macht auch deutlich, was es sozusagen davon hält, diese Leistungen zu senken, um eine angebliche Flut, wie man früher so schön sagte, zu verhindern. Auch migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Also genau die Politik, die in den 90er Jahren gemacht wurde, um klarzumachen, gebt denen nicht noch mehr Anreize. Dann kommen immer mehr von denen, weil die wollen ja nur das Geld. Genau das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist überhaupt nicht zulässig, vor allen Dingen eben nicht in Bezug auf Menschenwürde. Langen Ausschnitte, weil ich das für ein sehr wichtiges Urteil halte. Ja, wir haben 2011/12 ziemlich viele wichtige Urteile gehabt. Es sei noch mal auf eins verwiesen, was nur indirekt hiermit zu tun hat, das Verbot von Racial Profiling der Bundespolizei. Ja? Verständnisfrage, ist dieses Verbot wirklich durchgesetzt worden? Na, das Problem ist, glaube ich, eher in der Praxis nachzuweisen, dass das war. Dass, das konkrete Urteil, was gefällt wurde, ist ein Anwalt aus Göttingen, der es errungen hat, da haben die Polizisten gesagt, dass sie wegen der Hautfarbe kontrolliert haben. Das muss man dann im Einzelfall prüfen, aber es ist zumindest ein wichtiger Schritt gewesen, um auch gegen andere Kontrollen weiterrechtlich vorzugehen. Und gestern ist die Bundespolizei wieder eingeschränkt worden. Die Bundespolizei darf nicht außerhalb von Bahnhöfen kontrollieren. Wer also sozusagen die Zugangstreppe zum Bahnhof verlassen hat, da sind Kontrollen der Bundespolizei unzulässig. Sollte man nochmal nachlesen. Im August 2012 fanden dann 20 Jahre Erinnerungen an, an die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen statt. Ich habe auch das nicht konkret mit reingenommen, weil es immer sonst zu viel wird. Ich möchte nur, das könnt ihr aber alle nochmal nachlesen, auf der Seite des Bundespräsidenten an die grauenvolle Rede von Joachim Gauck erinnern, der in seiner Rede in Lichtenhagen wieder von Fremden sprach, von Fremdenfeindlichkeit und damit sozusagen genau auch sprachlich die Wendung verwendete, wo man eben genau das Problem auch sieht. Und die Krönung war dann sozusagen die Pflanzung einer deutschen Eiche zur Erinnerung. Sozusagen auch hier wieder sehr, sehr interessant, wenn man sich mal diese Vorgänge anschaut. Wurden dadurch auch Schwarze nicht zu den Feierlichkeiten zugelassen, weil sie schwarz waren? Nee, die Begründung, also da muss ich jetzt, bin ich jetzt vorsichtig, ja, du hast recht, aber die Begründung war eine andere. Das war jemand mit Einladung, jemand, der eine migrationspolitischen Stelle auch hatte da. Und der wurde nicht reingelassen mit der Begründung, der sei zu spät gekommen. Und der ist nicht reingekommen, weil aus Sicherheitsgründen des Bundespräsidenten konnte man niemanden mehr reinlassen. Das war, glaube ich, die offizielle Begründung. Musst du nochmal nachlesen, da bin ich nicht sicher. Aber ja, jemand, der eingeladen war, ist nicht reingekommen. Ja. Die Begründung war eine andere. Im Oktober gibt dann Innenminister Friedrich, ich habe hier die wenigen Stellen mal rausgenommen, ein Interview wieder der Bild-Zeitung. Und hier lohnt es sich auch, sowohl nach den Fragen der Bild-Zeitung zu gucken, als auch nach Friedrichs Antworten. Verweise dann immer noch mal auf das eben zitierte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was da gerade frisch war. Frage der Bild-Zeitung. Das Verfassungsgericht hat die bisherigen Leistungen für Asylbewerber für Menschen unwürdig erklärt. Sie müssen künftig so viel bekommen wie Hartz-IV-Empfänger. Punkt, Punkt. Friedrichs Antwort. Und das wird dazu führen, dass die Asylbewerberzahlen noch weiter steigen. Denn es wird für Wirtschaftsflüchtlinge noch attraktiver sein, zu uns zu kommen und mit Bargeld wieder abzureisen. Die Bundesländer können sich dagegen wehren, indem sie strikt Sachleistungen statt Bargeld verteilen. Aber ein Teil der Leistungen muss immer in bar ausgezahlt werden. Deshalb müssen wir das Asylbewerberleistungsgesetz jetzt ergänzen. Wer aus sicheren Herkunftsstaaten kommt, dazu zähle ich Mazedonien und Serbien, soll künftig weniger Barleistungen erhalten. Seit 2 Tagen ist Serbien ein sicheres Herkunftsland. Falls das jemand gesehen hat. Das Asylrecht ist wieder eingeschränkt worden. Bild, rechnen Sie in diesem Zusammenhang mit einem Anstieg der Kriminalität? Wenn Leute mehr Geld kriegen, werden die Kriminelle. Friedrich? Friedrich antwortet, nein. Wir dürfen nicht pauschal jeden Wirtschaftsflüchtling als Kriminellen sehen. Größere Sicherheitsprobleme erwarte ich nicht. Ich glaube, ich muss das gar nicht mehr kommentieren, oder? Genau. Das ist sozusagen ein Interview, wo man auch wieder dieselben Argumentationsmuster natürlich weniger krass aber sieht. Ne, weil es wird sofort von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen. Es geht darum, dass diese Leute Geld irgendwie unrechtmäßig bekommen. Das ist sozusagen das große Thema. Und die Bild-Zeitung in ihrer Fragestellung geht natürlich sofort auf das Thema Kriminalität ein. Flüchtlinge, Kriminalität. Gibt es dazu noch Fragen? Ich wollte nochmal die Leistung des Bundesverfassungsgerichts relativieren. Das war durchaus eine Sternstunde, aber man darf nicht vergessen, dass das Bundesverfassungsgericht sämtliche andere Asylgesetze durchgewunken hat. Also beispielsweise der Asylkompromiss, dass Asylstaaten Deutschland von der Genfer Flüchtlingskonvention abgetrennt wurde, hat das Bundesverfassungsgericht abgewunken. Das fünfjährige Arbeitsverbot für Asylsuchende wurde auch abgewunken. Also wir haben einen maximalen Player von den Regierungen, den Restriktionen der jeweiligen Regierung. Deswegen ganz klar beziehe ich mich ganz konkret in diesem Sinne auf dieses Urteil. Ja? Das halte ich für ein ziemlich wichtiges Urteil, auch gerade mit dem Fokus der Menschenwürde für Menschen, die aus Gründen nach Deutschland flüchten. Ja? Ansonsten keine Frage. Okay, das ist sozusagen mal der Kontext, den ich zeichnen wollte, um zu zeigen, wie diese Debatte wieder aufgegangen ist, wie sie geführt wurde seit 2011, also spätestens, wie wir gesehen haben. Und dann eben hat sich das Ganze zugespitzt 2012 und dann vor allen Dingen massiv eben 2013. Bereits im Januar 2011 tauchten in Kamenz in Sachsen Flyer einer Bürgerinitiative Direkte Demokratie auf. Das ist zumindest bei dem, was ich gefunden habe, das erste, wo man sagen kann, da gibt es so eine Art Mobilmachung gegen eine Asylunterkunft von einer dieser ominösen Bürgerinitiativen. Die extreme Rechte versuchte dann verstärkt, das dauerte allerdings noch ein bisschen, bis 2012, 2013, dieses Thema für sich zu nutzen. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Parteizeitung der NPD hatte das erste Mal groß im Februar 2013 das Thema auf der Frontseite. Also sozusagen, da ist nochmal einige Zeit ins Land gegangen. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass dann 2011 Aufdeckung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds und viel Selbstbeschäftigung der Partei sozusagen da war, dass das Ganze etwas zeitverzögert kam. Patrick David Wieschke ist der Bundesorganisationsleiter der NPD und Landesvorsitzender in Thüringen. Der ist verantwortlich, deswegen zitiere ich den hier, für alle bundesweiten Wahlkämpfe, auch dieses Jahr. Und der sagte gegenüber Report Mainz, wir wollen natürlich, und das fördert auch die NPD, dass die Leute hier auch ihren Protest direkt vor den Asylbewerberheimen kundtun. Zu welchem Zweck? Den Leuten, die hierher kommen und eben zu großen Teilen Asylbetrüger sind aus unserer Sicht, zu sagen, ihr gehört hier nicht her, ihr sollt nach Hause gehen. Wir sind natürlich politische Nutznießer dieser Entwicklung. Das sagte Wieschke relativ deutlich, dann wie gesagt, Report Mainz in einer Reportage 2013. Die Idee, die natürlich dahinter steckt, ist der Anschluss an Themen, mit denen man eben weit in die Mitte reinreichen kann. Und da ist eben auch klar, die NPD schaut sich ja auch die Umfragen an, dass das damit ganz gut funktionieren kann. Angesprochen werden in der Argumentation der extremen Rechten, NPD-Kameradschaften, rassistische Vorurteile in dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft. Ja. Es geht häufig um einerseits den Sozialneid, die wollen unser Geld, wir geben denen Geld, statt unsere Kinder, Spielplätze etc., Rente und so weiter zu finanzieren. Und zum anderen geht es ganz stark um eine Verunsicherung in Richtung Kriminalität. Die blonden Frauen, die sich dann auf einmal nicht mehr abends auf die Straße trauen dürfen, weil die Männer sozusagen, die da hinkommen, so sexuelle Belästigung, Vergewaltigung begehen, die Kinder, die nicht mehr alleine auf der Straße, die deutschen Kinder, die nicht mehr alleine auf der Straße rumlaufen dürfen. Also in diese Richtung geht diese Argumentation. Ganz klar, das hat Michael Schäfer geschrieben, der ehemalige Chef der Jungen Nationaldemokraten, der hat sich mal diese Studien angeguckt. Der hat zwar eine Forsa-Studie genommen, hat gesagt, so und so viele Menschen wollen nicht, dass mehr Asylbewerber kommen, wollen nicht, dass mehr Ausländer nach Deutschland kommen. Und er sagt, unsere Themen sind genau da in dieser Mitte eigentlich anschlussfähig. Und genau darauf sozusagen versucht man auch zu fokussieren, wenn dieses Thema wieder hochkocht, dass man sich eben präsentieren kann als der Beschwerdeführer sozusagen der Bürgerinnen und Bürger, weil andere werden es ja nicht tun. Und eben genau dort, wo diese menschenfeindlichen Einstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind. Und das sieht man dann auch sehr gut in der Propaganda. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu Internet. Das ist eine Facebook-Gruppe. Die heißen ja alle ähnlich. Ne? Nein zum Heim, da und da, wir gegen irgendwas. Kann man das lesen? Genau. Sowas haben wir regelmäßig gesehen. Fotos von einem Asylbewerberheim, wo ein Polizeifahrzeug davor stand, Fotos, wo Menschen an einem Sperrmüllcontainer rumkramen und dann wurde das einfach nur kurz kommentiert. Hier heißt es dann, Berlin-Lichtenberg, heißt es dann zu einem Foto, wo man einfach nur ein Polizeifahrzeug vor einer anscheinenden Asylunterkunft sieht, heißt es Polizei vor dem Heim. Vom ruhigen und vorbildlichen Verhalten der Bewohner merkt man recht wenig. Derzeit kommt es wiederholt zu Einsätzen der Polizei. Was da drin passiert, wird den Anwohnern natürlich wieder verschwiegen. Also so eine ganz klare Ausrichtung auf, ihr müsst aufpassen, das sind alles Kriminelle, da passiert ganz viel und die Politik und auch die Sicherheitsbehörden, die sagen euch das aber nicht. Ja? Das ist sozusagen ganz stark, davon haben wir zig Postings in dieser Art und Weise, wo sowas vorkommt. Und auf diesen einschlägigen Facebook-Seiten und Gruppen werden auch massiv nur Artikel gepostet, die sich mit irgendwelchen Straftaten von irgendwelchen Menschen, die gerade irgendwie Asyl beantragt haben, in Deutschland beschäftigen. Gab es irgendeine Schlägerei in einem Asylbewerberheim in Bayern, dann wird das jede Seite deutschlandweit posten, egal ob die in Thüringen ist, ob die in Hamburg ist oder ob die in Berlin ist. Sobald in der Schlagzeile drin steht irgendwas mit Kriminalität und Asylbewerbern, werden die bundesweit gepostet. Und die zweite, dieser Sozialneid, wie ich es genannt habe, den kann man an einem relativ, glaube ich, mittlerweile berühmten Plakat ganz gut sehen. Geld für die Oma statt für Sinti und Roma. Das enthält natürlich zwei Sachen. Einerseits die Sache, bevor wir diese Leute finanzieren, gebt doch lieber das Geld unseren verdienten Rentnerinnen und Rentnern, unseren Deutschen. Und zum anderen bezieht man sich hier auf die, und das war auch schon Anfang der 90er Jahre so, die Gruppe an Menschen, die in Deutschland wirklich den meisten Hass genießt, Sinti und Roma. Auch die Umfragen Anfang der 90er Jahre machen klar, dass es gar kein gleichmäßig verteilter Rassismus ist. Es gab immer Gruppen, die an dieser rassistischen Skala ganz unten standen. Und das ist heute, ich zeige nachher noch was dazu, genauso wie damals sind es Sinti und Roma. Der Antiziganismus ist eines der prägendsten Elemente dieser Asyldebatten, egal ob Anfang der 90er Jahre oder heute. Mehrfach haben Stadtverwaltungen versucht, gegen dieses Plakat vorzugehen rechtlich. Auch eine KZ-Gedenkstätte hat dagegen geklagt, leider ohne Erfolg. Dieses Plakat hing auf der Zufahrtsstraße mit dem Namen Straße der Opfer des Faschismus zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora. Die KZ-Gedenkstätte oder beziehungsweise das Konzentrationslager Mittelbau war das Lager, in dem fast alle Sinti und Roma, die nicht bei der Liquidierung des Familienlagers in Auschwitz ermordet wurden, deportiert wurden. Und dort hingen diese Plakate auf dem Zufahrtsweg. Die KZ-Gedenkstätte hat dagegen Anzeige erstattet, auch diese wurde eingestellt. Allerdings hat es dazu geführt, dass der Innenminister persönlich veranlasst hat, dass man diese Plakate von dieser Straße abnimmt. Das hat im Nachgang dazu geführt, dass die Stadt auf dieser Straße völliges Plakatierverbot für politische Plakate erlassen hat. Ja? Das muss man sich vorstellen, da hingen über Wochen, über Monate diese Plakate und auch Opfergruppen, die dort hochgefahren sind, mussten an diesen Plakaten vorbeifahren. Ja? Das ist jetzt aber sozusagen dann ein sehr spezielles Beispiel. Das hatten wir beim Störungsmelder berichtet, diese Geschichte. Oft findet dieses Auftreten, eben haben wir das schon gesehen, Nein zum Heim in Lichtenberg, nicht unter dem Mantel der NPD statt. In den allermeisten Beispielen hat die NPD es sogar vermieden. In Berlin hatten wir sogar Demonstrationen, da war NPD-Plakat, ganz offensichtliches NPD-Plakat und unten über das NPD-Logo war ein Aufkleber geklebt. Da hat man ganz am Anfang sogar versucht, eine Ausnahme gibt es, Schneeberg. In Schneeberg gab es da kein Problem. Hat man ganz stark versucht, die NPD da rauszuhalten. Trotzdem gibt es auch Hinweise, dass diese sogenannte Bürgerinitiative in Hellersdorf durch zumindest ehemalige NPD-Funktionäre, nämlich Thomas Krull, der fand sich irgendwann mal als presserechtlich Verantwortlicher auf einem der Flyer und war ein ehemaliger NPD-Kandidat, der dort auch für die Kommunalparlamente kandidiert hat, fand sich als presserechtlich Verantwortlicher auf einem der Flyer dieser Bürgerinitiative. Dennoch hießen diese Sachen ganz anders, sozusagen nicht irgendwie die NPD kommt, sondern Bürgerinitiative so und so gegen das Asylheim dort und dort und so weiter. Diese Strategie ist alt. Die ersten Bürgerinitiativen, die aus von der extremen Rechten gegründet wurden, stammen von 1980 und waren Wattenscheid. Das ist eine ganz alte Strategie. Heute sitzen die auch in Stadträten. Beispielsweise in Bayern ist die Bürgerinitiative Ausländerstopp relativ bekannt. Die stellt auch einen Stadtrat in München. Den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der NPD, Karl Richter. Das heißt also, diese Strategie, das als Bürgerinitiative zu benennen, ist auch 30 Jahre alt. Ja? Also auch das ist nicht neu. Und so sieht sowas dann aus. Ich habe jetzt mal die Köpfe, Headlines dieser Facebook, teilweise Gruppen, teilweise Seiten, gescreenshottet. Einerseits hier sozusagen die Ur-Bürgerinitiative Hellersdorf, mittlerweile gelöscht. Dann habe ich eine andere noch mit reingenommen, die sich nicht direkt gegen ein Asylbewerberheim, sondern gegen eine Moschee errichtet in Leipzig. Aber auch hier sehen wir sozusagen Bürgerinitiative Golis sagt Nein und dann eben, weil man sich ja demokratisch gerieren möchte, weil das ist ja legitimer demokratischer Protest, so zumindest konstruiert man das Ganze. Ja? Also Demokratie immer verstanden als, wenn die Mehrheit dafür ist, dann ist es Demokratie. Da sieht man dann, deine Unterschrift hilft. Ja? Also man suggeriert auch, dass durch Bürgerabstimmung, durch Unterschriftensammlungen hier etwas bewegt werden soll, denn wir sind das Volk. So hat es ja mehrfach aus den Demonstrationen der Rassistinnen und Rassisten herausgeschallt. Man hat sich sozusagen auch diesen Slogan der DDR-Revolutionäre 89-90 übernommen. Und dann sehen wir hier Greiz in Thüringen, in Südthüringen. Im Namen des Volkes heißt es dann pathetisch, und auch hier ist es die Bürgerinitiative gegen das Asylheim am Zaschberg, oder so heißt das. Ja? Also auch hier ganz klar als Bürgerinitiative. Greiz ist ein schönes Beispiel. Die Führungsfigur des Anti-Asyl-Protests in Greiz war jahrelang in der neonazistischen Szene aktiv, im Umfeld der Platt-and-Honor-Bewegung, also der 2000 verbotenen Musiknetzwerke, und war AfD-Mitglied. Heute sitzt er im Stadtrat von Greiz für die NPD. Ja? Das heißt, die AfD hat ihn dann irgendwann rausgeworfen offensichtlich. Heute ist er bei der NPD und sitzt für die auch im Stadtrat. Die haben dort auch in Greiz ihr Ergebnis bei den Kommunalwahlen im Mai 2014 verbessern können. Und ganz wichtig, das möchte ich auch an der Stelle sagen, ist das Internet. Facebook ist die Mobilisierungsplattform für die extreme Rechte und ihre rassistischen Anti-Asyl-Proteste. Erstens kann man hier sehr anonym agieren. Man meldet so eine Gruppe an, Bürgerinitiative XYZ, muss da nichts angeben, kein Impressum, also es ist eine Anonymität dahinter. Ja, erster wichtiger Schritt. Zweitens erreicht man da sehr, sehr viele Menschen, die dort mitdiskutieren. Also wenn man wirklich mal die Debatten, die bei den Unterstützern dieser Gruppen vorherrschen, sich anschaut, das ist wirklich erschreckend. Da ist nämlich bei diesen ganzen Diskussionen auf diesen Facebook-Seiten, es darf keine Überraschung sein, da benimmt sich sozusagen niemand mehr zurückhaltend im bürgerlichen Sinne. Da geht es um knallharten Rassismus, der dort geäußert wird, bis hin zu Aufforderungen zu massiven Gewalttaten, brennt die Heime ab und so weiter und so weiter. Aber auch die dort mitdiskutieren, haben natürlich eine geringere Hemmschwelle, weil sie dort erstmal Facebook, ne? Nicht jeder ist dann unter seinem richtigen Namen, da legt man sich meinetwegen noch ein Zweitprofil an und kann dort schön anonym hetzen. Zum anderen, und das sollte man nicht vergessen, sind diese digitalen Supports nicht mit einem realen Protest gleichzusetzen. Ich warne davor. Das hat man jetzt wieder gehabt, gab eine Studie, wo man den Erfolg der NPD in sozialen Netzwerken sehr sozusagen herausgehoben hat. Aber wir haben das gesehen bei diesen rassistischen Protesten. Der digitale Protest ist nicht 1:1 gleichzusetzen mit dem real stattfindenden Protest. Das heißt, zum Beispiel Greiz. In Greiz waren nie mehr als 180 Leute auf der Straße. Und als es 180 waren, waren das Neonazis, die aus ganz Thüringen und Sachsen damit eingeflogen sind. Die Gruppe hatte mehr als, die Seite hatte mehr als 1000 Likes. Das ist mehr als das Zehnfache gewesen. Das heißt, was passierte denn? Da gründete sich irgendwo eine Gruppe neu, und das haben wir dann sozusagen auch in den sozialen Netzwerken gesehen, und auf einmal wurde die überall rumgeschickt. Da hat eine andere extrem rechte Seite gepostet, unterstützt die mal, like die. Da waren auf einmal Leute, NPD-Funktionäre von Berlin bis München, von Nordrhein-Westfalen sozusagen bis nach Frankfurt-Oder, die diese Seite geliked haben, die aber vor Ort überhaupt nicht wohnten. Aber so hat man versucht, den Eindruck zu erzeugen, dass das Ganze eben ein riesiger Protest sei, der sozusagen eine relevante Zahl an Personen vor allen Dingen auch von vor Ort mobilisieren könnte. Aber in der Realität hat das nirgendwo in dem Maße stattgefunden. Selbst in Schneeberg, wo es bis zu 1800 Leute waren, die demonstriert haben, hatte die Gruppe über 3.500 Mitglieder. Also auch da sehen wir ein totales Missverhältnis. Und wenn man dann mal die bekannten Führungsfiguren der extremen Rechten in der Gruppe sucht, findet man die da alle. Egal, aus welchem Bundesland die kommen. Das heißt also, Facebook hier eine ganz zentrale Rolle. Und es gab einen Ablauf der Proteste, den wir gesehen haben, der immer relativ ähnlich war. Den kann man sich auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie das Ganze abgelaufen ist. Als erstes war immer das Gerücht. Die Proteste, diese Gruppen vor allen Dingen, haben sich gegründet. Da hat es noch nicht mal, war noch nicht mal klar, dass es Gesundheit, da war noch nicht mal klar, dass es irgendwie ein Asylbewerberheim gab, sondern in irgendeiner Lokalzeitschrift stand, dass diskutiert wird, ob im Ort XYZ ein Asylbewerberheim eingerichtet werden soll. Einen Tag später, zwei Tage später war spätestens dann war eine Gruppe da, die hieß Nein zum Heim und so weiter und so weiter. Das war das allererste, was passierte. Sogar ausgelassen. Was dann in manchen Orten passierte, nicht überall war, ich habe genau nochmal das schöne Beispiel, die Gruppe Schneeberg, das erfolgreichste Projekt, Dreimal hat man dort die sogenannten Lichtdale-Läufe durchgeführt. In Schneeberg gibt es den Lichtdale-Markt oder so. Das ist so ein Markt während der Adventszeit. Also nennt die NPD ihre rassistischen Asylproteste einen Lichtdale-Lauf. Ne? Schön anschließend an die lokale Tradition hat man das dann so benannt. Diese Gruppe ist das erfolgreichste Projekt, die existiert auch noch. Also der Screenshot ist von vor zwei Tagen, 3.521 Gruppenmitglieder. Selbstbeschreibung der Gruppe, die vor allen Dingen von einem Herrn Hartung, NPD-Lokalpolitiker, und von Mario Löffler, heute Abgeordneter am Sächsischen Landtag, organisiert wurde. Da heißt es dann in der Selbstbeschreibung: In die Gruppe werden nur Personen aufgenommen, die ihr zugeneigt sein am Protest erkennen lassen, sowie aus Schneeberg, der Erzgebirgsregion, stammen bzw. ihre Wurzeln hier haben. Wer sich ungerecht abgelehnt fühlt, der soll sich einfach nochmal melden und seinen Beitrittsgrund glaubhaft machen. Diese Gruppe formuliert den Protest gegen die Ansiedlung krimineller Asylbetrüger in Schneeberg. Wir können und wollen nicht tatenlos zusehen, wie unsere schöne Bergstadt über Nacht in eine Hochburg straffällig gewordener Asylbewerber verwandelt wurde und auch weiterhin zunehmend mehr von denen in der ehemaligen Jägerkaserne einquartiert werden. Die ehemalige Jägerkaserne, so heißt das Gebäude, wo die dann untergebracht wurden. Wir sprechen uns nicht gegen ein humanitäres Asylrecht für wirklich politisch Verfolgte aus, aber wir fordern strenge Regeln für Asylbewerber und so weiter und so weiter. Das ist immer ein Nachsatz, der irgendwo kommt. Wir haben ja nichts gegen die wirklich Verfolgten, aber wenn wir uns die Asylzahlen anschauen, selbe Argumentation wie in den 90ern, da werden 99% abgelehnt, deswegen müssen die anderen 99% Asylschwindler sein. Das ist die Argumentation. Nach dieser Gründung sozusagen so einer Gruppe gibt es dann oft in den Städten und Gemeinden eine Informationsveranstaltung, die theoretisch hätte man sich auch vorher informieren können. Man kann in jeden Stadtrat, jeden Kreistag gehen. Das heißt, die Möglichkeit, das finde ich auch mal interessant, weil mal gesagt wird, man konnte es ja nicht wissen. Die Leute gehen ja nicht in den Stadtrat und in den Kreistag. Erst dann, wenn das also sozusagen das Gerücht hochkommt, dann kümmert man sich darum. Und dann gibt es häufig eine Informationsveranstaltung, die dann vom Land, vom Landrat oder von den örtlichen Verwaltungen ausgeführt wird. Und da haben wir es oft erlebt, dass extrem rechte Kader vor Ort waren und versucht haben, diese Informationsveranstaltungen in ihrem Sinn zu kapern. Oft mit einer Strategie, 5, 6 anwesend, verteilt, vorne ein paar, hinten ein paar, in der Mitte ein paar. Wichtig immer, Frauen dabei. Strategie, die sowieso sozusagen in den letzten Jahren zu beobachten ist, Frauen werden weniger schnell sozusagen als die bösen Neonazis, wie man sie sozusagen im Kopf hat, verstanden. Und so eine junge, Mitte-20-jährige Frau, die jetzt mal sagt, die Kindergärten, das finde ich irgendwie wichtiger, das hat einen anderen Eindruck, als wenn ein knallharter, bekannter Neonazi vorgeht und sozusagen dort argumentiert. Diese Informationsveranstaltung fand auch in Hellersdorf statt. Der Bezirk erwartete zu dieser Informationsveranstaltung 100 Menschen. Es kamen 1000. Dass das nicht alles Einwohner von Hellersdorf waren, das ist, denke ich mal, klar. Neonazis mit den Aufschriften 24. August 1992. Der Anschlagstag von Rostock-Lichtenhagen. Sowas war auf den T-Shirts zu lesen. Und diese Informationsveranstaltung kannst du dir auch nochmal angucken. Gibt es bei YouTube immer noch im vollen Umfang, über eine Stunde. Das hält man allerdings nicht durch. Ich habe nur mal so 2, 3 Bürgerfragen rausgeschnitten, um mal so einen Überblick zu geben, was denn so die Beweggründe sind, warum Menschen so beunruhigt sind wegen eines Asylbewerberheims. Der erste, weil ihn vielleicht nicht jeder kennt, der ins Bild läuft und als erstes ans Mikrofon geht, ist Sebastian Schmidtke, Landesvorsitzender der NPD in Berlin und einer wohl der bekanntesten Neonazis, auch assoziiert mit dem Nationalen Widerstand Berlin, die auch Journalistendaten und so weiter öffentlich gemacht haben. Der geht als erster ans Mikrofon, kommt aber nur dazu, einen Satz zu sagen. Ich erwähne das nur vorneweg, weil ich denke, den muss man nicht kennen. Der im Hemd ist Schmidtke. Schönen guten Tag. Wir sind für natürlich gegen das Asylbewerberheim. Wir ein. Hat man das gehört? Steht man das? Aber nicht so viel, mache ich die Fragen, die wichtig sind. Mir ist es wichtig, gesagt, unsere Kinder sind wichtig und nicht das, was hierher kommt. Und der Bezirk ist auch völlig baden gegangen mit diesem, mit dieser Veranstaltung. Die waren völlig überfordert. Alleine schon die Anwesenheit von 1000 Bürgerinnen und Bürgern dort war, glaube ich, für den Bezirk ein echtes Problem. Die Ängste, habe ich eben gesehen, ne? Unsere Obdachlosen sind okay, Krieg ist ja alles schön und gut, aber warum macht man nichts für unsere Leute, unsere Kinder statt das und das? Und immer wieder wird artikuliert, es sei über unseren Kopf hinweg und wir haben nicht mal die Möglichkeit, was dagegen zu machen. Also immer wieder wird auch dieses Argument bemüht, man bezieht sich hier auf eine fehlgelaufene Demokratie. Das ist gerade mal sehen, ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Und als letztes, das hängt aber sehr stark davon ab, ob die Szene vor Ort aktiv ist. Gibt es dann Demonstrationen, Mahnwachen, was auch immer, die von irgendwelchen extremen rechten Kadern organisiert werden. Häufig passiert aber auch gar nichts. Das hängt immer sehr stark davon ab, ist die Szene vor Ort stark genug, um etwas zu organisieren. In Greiz gab es jeden Freitag eine Demo über Wochen. In Berlin-Hellersdorf gab es durch die NPD, durch Pro-Deutschland mehrere Veranstaltungen. Aber an anderen Orten gab es nichts. Ja, also es ist sozusagen ganz schwierig und hängt immer, wie gesagt, von der aktiven Szene vor Ort ab. Die Ergebnisse dieser Hetze und Propaganda haben wir dann auch wieder in den Straftatenzahlen, beziehungsweise kann man die ganz gut ablesen. Im Jahr 2012 waren es laut BKA 24 erfasste Straftaten, die einen Hintergrund hatten, der sich gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber und gegen die Heime richteten. 2013 ist die Zahl dann schon mehr als verdoppelt auf 58 erfasste Delikte angestiegen. Und 2014 sind wir derzeit nach der Hälfte des Jahres bei 52 gewalttätigen Angriffen, davon 18 Brandstiftungen, 18 gewalttätige Übergriffe auf Personen. Das heißt also, auch hier sind wir wieder bei einer Verdopplung zum Jahr hin. Und insgesamt gab es bereits 155 Kundgebungen und Demonstrationen gegen Flüchtlinge, davon 80 organisiert von der NPD und 46 von sogenannten Bürgerinitiativen. Das sind die Zahlen, die derzeit sozusagen auch wieder klar zeigen, dass die Mechanismen dieselben sind, beziehungsweise ähnlich sind. Diese Hetze nimmt zu und automatisch steigen auch die Übergriffe, ohne das gleichzusetzen von den 90er Jahren. Der kurze Blick in die Mitte, aktuelle Studie der Universität Leipzig, die bisher immer unter der Mitte-Studie bekannt war von der FES, die wird aber nicht mehr von der FES rausgegeben, sondern von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich möchte es hier ein bisschen kürzer machen. Der Begriff ist problematisch, das möchte ich gleich dazu sagen. Das sind sozusagen die aktuellen Werte. Ich gehe jetzt immer mal von Gesamt aus vorne. Rund ein Drittel der Deutschen stimmt der Aussage, die Ausländer kommen nur hierher, um unsere Sozialstaat auszunutzen, zu. Ungefähr ein Drittel. Ungefähr ein Viertel ist es immerhin noch, wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. Und wieder ungefähr ein Drittel, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Das hat sich stabilisiert, beziehungsweise ist gesunken, das sieht man hier, dieser Item Ausländerfeindlichkeit. Aber dann stößt man auf ein neu erhobenes Item, das fand ich sehr, sehr spannend. Und das sieht man ähnlich wieder wie in den 90er Jahren, es gibt eine offensichtliche Hierarchie. Selbst sozusagen in diesen rassistischen Kategorien gibt es noch schlechtere Ausländer und die kann man hier sehen. Islamfeindlichkeit und Antiziganismus. Muslime sollten der Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Dem stimmen 36% der Deutschen zu. Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. 43%. Da ist der Anteil übrigens in den alten Bundesländern höher. Und Antiziganismus ist tatsächlich dann nochmal sozusagen besonders krass. Ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten, dem stimmen 55% der Deutschen zu. Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden, 47% Zustimmung. Sinti und Roma neigen zu Kriminalität, 55%. Und bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein, das verneinen 76% der Deutschen. Und dann eben nochmal das Letzte, die meisten Asylbewerber befürchten nicht wirklich, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden. Das glauben auch 55% der Deutschen. Also mehr als die Hälfte glaubt, dass die meisten gar keine Verfolgung zu erwarten haben. Und besonders bei Sinti und Roma ist die Ablehnung besonders hoch, sozusagen gerade in dem Kontakt mit Sinti und Roma, das lehnen die Mehrheit der Deutschen ab. Fragen oder Anmerkungen? Gut. Das Video würde ich optional zeigen. Das ist nämlich relativ lang, weil ich jetzt schon ein bisschen spät in der Zeit dran bin. Ich sage es dazu. Das ist der Spiegel-TV-Report, als man plant, im Nobelviertel in Hamburg Harvestehude eine Asylbewerberunterkunft zu bauen. 6 Minuten, das können wir gerne gleich noch diskutieren. Ob wir es gucken wollen, würde ich hier erstmal kurz weglassen. Das ist das Beispiel, was passiert eigentlich, wenn man so eine Unterkunft in ein Nobelviertel baut, wo die Leute durchschnittlich, wenn sie arm sind, einen Porsche fahren. Zum Fazit, damit ich ungefähr meine Stunde einhalte. Sagen wir einfach, wir haben später angefangen. Ähnlichkeiten. Ähnlich wie in den 90er Jahren entwickelte sich in den letzten Jahren Protest. Das heißt, wir sehen, die Zahlen steigen an, das Ganze geht in eine öffentliche Debatte und entwickelt sich dann immer mehr mit den ansteigenden Zahlen und wird in den Medien bzw. auch in der Politik hochgekocht. Allerdings natürlich bei Weitem nicht so stark, wie es in den 90er Jahren der Fall war. Heute sehen wir allerdings, dass von extrem rechter Seite ein deutlich professionalisierter Protest vorliegt. Das heißt, die Facebook-Gruppen, die Konstruktion als sogenannte Bürgerinitiativen und auch sozusagen das ganze Drumherum in der Argumentation hat sich deutlich professionalisiert. Und eben findet, das ist logischerweise 1992, 93 nicht so möglich gewesen, findet in weiten Teilen im digitalen Rahmen statt. Die Bürgerproteste werden dennoch viel mehr als damals, 2.000 bis 3.000 applaudierende Bürgerinnen und Bürger werden viel mehr von der extremen Rechten angefacht und werden eben dann als legitimer Bürgerprotest meist für die Forderung für mehr Demokratie konstruiert. Auch hier herrschen ganz verstärkt, so wie es noch in der breiten Masse in den 90er Jahren der Fall war, die rassistischen Stereotype vom Asylschwindler und vom Kriminellen vor. Also diese Stereotype, die haben sich kaum verändert. Da haben wir eine sehr große Ähnlichkeit, welche Ängste, welche rassistischen Stereotype hier bestehen. Aber, und deswegen möchte ich ganz klar sagen, ich halte es nicht für ein Revival der 1990er Jahre. Das ist sozusagen ein wirklich, finde ich, unseriöser Vergleich, wenn man das gleichsetzen würde. Die Politik versucht viel, viel weniger das Thema zu nutzen. Man hatte sich darauf geeinigt, dass das Thema kein Wahlkampfthema wird. Es wurde nicht ausgeschlachtet, wie das in den 80er, 90er Jahren der Fall war, bei den Bundestagswahlen, wo das sozusagen das bestimmende Thema auch politisch war. Die Medien sind deutlich kritischer. Es gab immer wieder Zwischenstimmen, ich habe das ja eben zitiert, die Bild-Zeitung. Aber man muss schon nach vergleichbaren Äußerungen heutzutage suchen. Ja? Da ist man sozusagen mit den einzelnen Sachen, die antiziganistischen Äußerungen von Friedrich oder die krassen Äußerungen von Horst Seehofer, das sind schon Ausnahmen. Und die Medien haben darauf sehr, sehr kritisch reagiert und haben das hinterfragt. Man macht auch viel mehr einen Faktencheck, was ist eigentlich sozusagen Propaganda, was ist tatsächlich der Fall. Das heißt, hier sieht man eine sehr, sehr deutlich kritischere Berichterstattung. Hinzu kommt, dass es vielerorts sehr starke zivilgesellschaftliche Unterstützung gibt. In Hellersdorf haben wir das gesehen, das schwankt sehr stark. Das gab es in Schneeberg gar nicht. Aber sozusagen gerade im urbanen Raum, aber auch in Kreiz haben wir das, gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen, die sind nicht immer in den Medien präsent, aber die machen im Hintergrund sehr viel. Unterstützen die Flüchtlinge, machen irgendwelche Sportgruppen mit den Kindern, versuchen Klamotten zu organisieren, versuchen die Leute so ein bisschen aus diesem echt krassen, lethargischen Alltag rauszuholen. Das gibt es viel, viel mehr, als das in den 90er Jahren der Fall hatte, als das in den 90er Jahren der Fall war. Und was wir nicht vergessen sollten, was nämlich sehr, sehr krass zugenommen hat, im allerpositivsten Sinne, die Flüchtlinge sind sie viel, viel besser politisch selbst organisiert. Ich erinnere an diese Flüchtlingsmärsche von Süddeutschland bis nach Berlin, an die Camps, die stattfinden als Protestcamps und so weiter. Die Flüchtlinge haben heute zum Teil zumindest ein ganz anderes Selbstbewusstsein, als das in den 1990er Jahren der Fall war. Die Gründe habt ihr auch gesehen, ne? Also was war die Aufnahmegesellschaft der 1990er Jahre. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, dass die Flüchtlinge auch durch digitale Vernetzung ihren Protest sehr viel stärker auch selbst organisieren können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv. Und der gesellschaftliche, politische Kontext ist ein anderer. Diese Krisenerscheinungen, die man in den 80er Jahren hatte, mit der sozusagen dann anschließenden Angst des Statusverlustes, die haben wir kaum. Trotz dieser Finanzkrise seit 2008, das konstatiert auch die Studien der FES, die Krise ist in Deutschland nicht angekommen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Und auch der politische Kontext ist hier ein anderer als noch die Töne, die man in den 1990er Jahren gehört haben. Also auch die Abwesenheit einer Krise sorgt, glaube ich, dafür, dass dieses Thema nicht als Ventil für eigentliche Verlustängste benutzt wird in der breiten Masse. Das sind meiner Sicht sozusagen deutliche Unterschiede im Vergleich zu dem, was wir eben Anfang der 90er, Mitte der 80er erlebt haben. Thank you.